Nach der äußerst genauen und mit Akribie erarbeiteten Abhandlung von Arago, ganz zu schweigen von dem Resümee in Silimans Journal mit Lieutenant Maurice soeben veröffentlichter ausführlicher Erklärung, wird man nun freilich nicht erwarten, dass sich die wenigen flüchtigen Bemerkungen zu von Kempelens Erfindung zu dem Zwecke vorlegen würde, den Gegenstand unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt zu erörtern. Ich habe mir hier lediglich zweierlei vorgesetzt. Zum einen über von Kempelen selbst, den vor einigen Jahren flüchtig kennenzulernen ich die Ehre hatte, ein paar Worte zu sagen, da alles, was ihn betrifft, im Augenblicke notwendigerweise von Interesse sein muss. Und zum zweiten ganz allgemein und rein theoretisch die Folgen dieser Erfindung zu erwägen. Doch dürfte es sich wohl empfehlen, bevor ich zu den kursorischen Bemerkungen komme, welche ich vorzubringen habe, mit aller Entschiedenheit zu erklären, dass der offenbar allgemeine Eindruck, wie gewöhnlich in einem Falle dieser Art aus der Presse gewonnen, falsch ist, der da nämlich meint, es sei diese Entdeckung, so erstaunlich sie fraglos ist, gänzlich unerwartet erfolgt. Nimmt man das Tagebuch des Sir Humphrey Davy, Cottle und Munro, London, 150 Seiten, zur Hand, so wird man auf Seite 53 und 82 ersehen, wie dieser hervorragende Chemiker nicht nur bereits den hier in Rede stehenden Einfall hatte, sondern tatsächlich gar auch auf experimentellem Wege nicht unbeträchtlich in eben der nämlichen Analyse vorangekommen war, welche jetzt so triumphal zum Abschluss gebracht worden ist durch von Kempelen, der jenem Tagebuch, obzwar er es mit keiner Silbe erwähnt, ganz zweifellos, ich sage dies ohne Zögern und kann es, falls gewünscht, beweisen, zumindest den ersten Fingerzeig für sein eigenes Unternehmen verdankt. Wenn es nun auch ein wenig zu speziell sein mag, kann ich es mir doch nicht versagen, zwei Abschnitte aus dem Tagebuch nebst einer von Sir Humphreys Gleichungen anzuführen. Der Artikel aus dem Courier and Inquirer, welcher jetzt in sämtlichen Blättern die Runde macht, darin nun der Anspruch eines gewissen Mr. Kissam aus Brunswick, Maine, auf die Erfindung geltend gemacht wird, bedünkt mich, ich gestehe es ein wenig apokryphisch, und zwar aus verschiedenen Gründen, obschon die aufgestellte Behauptung nichts Unmögliches noch höchst Unwahrscheinliches enthält. Ich brauche wohl nicht auf Einzelheiten einzugehen. Mein Urteil über diesen Artikel gründet sich hauptsächlich auf die Art und Weise der Darstellung. Sie wirkt nicht echt. Wer wirklich Fakten darstellt, nimmt es selten so genau mit Tag und Datum und präziser Ortsangabe, wie Mr. Kissam dies zu tun scheint. Überdies, wenn Mr. Kissam tatsächlich, wie er behauptet, zu dem genannten Zeitpunkt vor nahezu 8 Jahren die Entdeckung gemacht hat, wie kommt es dann, dass er nicht unverzüglich Schritte unternahm, den unermesslichen Segen zu ernten, der, wie schon der reinste Tölpel gewusst haben musste, sich für ihn persönlich, wenn nicht gar für die ganze Welt, aus der Entdeckung ergeben hätte? Unglaublich will es mich bedünken, dass ein Mensch von gesundem Verstande entdeckt haben könnte, was Mr. Kissam entdeckt haben will, um sich gleichwohl hernach so ausgesprochen kindisch, so ausgesprochen dämlich anzustellen, wie Mr. Kissam dies getan zu haben zugibt. Und übrigens, wer ist denn dieser Mr. Kissam? Und ist nicht der ganze Artikel im Courier and Inquirer als pure Erfindung in die Welt gesetzt, daran sich die Zungen wetzen sollen? Man muss doch zugestehen, das Ganze schwindelt einfach das Blaue vom Himmel herunter. Doch kehren wir zum Tagebuch des Sir Humphrey Davy zurück. Diese Schrift war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, auch nicht beim Ableben seines Verfassers, wie sich jedermann, der auch nur das Mindeste vom Schreiben versteht, sogleich bei flüchtigster Betrachtung des Stiles überzeugen kann. So heißt es zum Beispiel auf Seite 13, etwa in der Mitte, mit Bezug auf seine Forschungen über Stickstoff-Ozidul: In weniger als einer halben Minute bei fortdauernder Atmung, allmähliches Nachlassen, und ihnen folgte ähnlich sanftem Druck auf alle Muskeln. Dass nicht die Atmung nachließ, erhält nicht nur aus dem folgenden Zusammenhang, sondern auch aus dem Gebrauche des Plurals ihnen. Kein Zweifel, der Satz sollte lauten: In weniger als einer halben Minute, bei fortdauernder Atmung, allmähliches Nachlassen dieser Empfindungen, und ihnen folgte ein Gefühl ähnlich sanftem Druck auf alle Muskeln. 100 ähnliche Beispiele belegen, dass das so unbedachtsam veröffentlichte Manuskript lediglich ein Notizbuch war, völlig unfertig und nur für des Verfassers Auge bestimmt. Und nähere Betrachtung des Büchleins wird nun aber nahezu jeden vernünftig Denkenden von der Richtigkeit meiner Annahme überzeugen. Fest steht, Sir Humphry Davy wäre wohl der letzte Mensch auf Erden gewesen, sich in puncto Wissenschaft eine Blöße zu geben. Nicht nur hegte er eine außergewöhnliche Abneigung gegen jegliche Scharlatanerie, sondern er hatte eine geradezu krankhafte Angst davor, auch nur den Anschein des Pfuscherhaften zu erwecken, so dass er, wäre er auch noch so sehr davon überzeugt gewesen, in der jetzt in Rede stehenden Frage auf der richtigen Fährte zu sein, dies niemals offen geäußert hätte, bis nicht alles zur praktischen Demonstration bereit gewesen wäre. Wahrlich, ich glaube, es hätte ihm noch die letzten Augenblicke vergällt, wäre ihm nur der Verdacht gekommen, man könnte seinen Wunsch, dieses Tagebuch voller unausgegorener Spekulationen zu verbrennen, missachten, wie es ja offensichtlich geschah. Ich sage seinen Wunsch, denn dass zu den diversen Papieren, welche zu verbrennen waren, auch dieses Notizbuch gehören sollte, daran kann, so meine ich, keinerlei Zweifel bestehen. Ob es glücklicher oder unglücklicherweise den Flammen entging, bleibt noch abzuwarten. Dass die oben zitierten Passagen, nebst weiteren ähnlichen, auf die verwiesen wurde, von Kempelen den Fingerzeig gaben, steht für mich völlig außer Frage. Doch ich wiederhole, es bleibt noch abzuwarten, ob diese an sich folgenschwere Entdeckung, und folgenschwer ist sie unter allen Umständen, der Menschheit im Ganzen zum Vor- oder Nachteile gereichen wird. Töricht wäre es auch nur einen Augenblick daran zu zweifeln, dass von Kempelen und seine nächsten Freunde ihr Schäfchen ins Trockene bringen werden. Sie dürften wohl kaum der Schwäche zu zeihen sein, das Ganze nicht bei Zeiten durch umfangreiche Käufe von Häusern und Ländereien sowie anderen Besitzes von wirklichem Wert zu realisieren. In dem kurzen Bericht über von Kempelen, welcher im Home Journal erschien und seitdem ausgiebig nachgedruckt wurde, scheinen dem Übersetzer, welcher vorgibt, den Abschnitt aus einer neueren Nummer der Pressburger Schnellpost entnommen zu haben, verschiedentlich Missverständnisse des deutschen Originals unterlaufen zu sein. Viele wurde offenbar, wie so oft, falsch aufgefasst, und was der Übersetzer mit »Lieden« wiedergibt, sind wahrscheinlich »Leiden«, was entsprechend richtig übersetzt eben als »Leiden« dem Bericht insgesamt nun einen gänzlich anderen Anstrich verleihen würde. Doch bleibt vieles davon natürlich bloße Vermutung meinerseits. Von Kempelen ist nun freilich auf keinen Fall ein Misanthrop, zumindest nicht im Äußeren nach, was immer er in Wahrheit sein mag. Meine Bekanntschaft mit ihm war ganz und gar zufällig, und ich darf mit Fug wohl kaum behaupten, ihn überhaupt zu kennen. Doch einen Mann, der so ungeheuerlich berühmt ist oder doch in wenigen Tagen sein wird, gesehen und mit ihm gesprochen zu haben, ist, wie die Zeiten stehen, wahrlich keine Kleinigkeit. Die Wochenschrift Literary World nennt ihn mit dreister Gewissheit einen gebürtigen Pressburger, hat sich wohl durch den Bericht in Home Journal dazu verleiten lassen. Doch freue ich mich mit aller Bestimmtheit sagen zu können, habe ich es doch aus seinem eigenen Munde, dass er in Utica im Staate New York geboren ist, wenngleich beide Eltern wohl aus Pressburg stammen. Die Familie ist irgendwie mit Melzel verwandt, dem vom Schachspielautomaten seligen Angedenkens. Von Gestalt ist er klein und gedrungen, hat große, runde, blaue Augen, rötliches Haar und Backenbart, einen breiten, aber angenehmen Mund, feine, scharfe Zähne und, wie ich glaube, eine Römernase. Mit einem Fuß stimmt wohl irgendetwas nicht. Er ist von offenen Manieren und seine ganze Art kennzeichnet Bonhomie. Alles in allem ist er nach Aussehen, Sprech- und Verhaltensweise so wenig ein Misanthrop wie irgendeiner, den ich kenne. Es ist jetzt wohl 6 Jahre her, dass wir beide eine Woche lang zu Gast im Earl's Hotel in Providence, Rhode Island gewesen, und ich habe zu verschiedenen Malen mit ihm gesprochen, im Ganzen wohl 3 oder 4 Stunden. Er redete hauptsächlich von Tagesereignissen, und keines der Worte, die er äußerte, hatte mir Anlass gegeben, wissenschaftliche Kenntnis bei ihm zu vermuten. Er reiste vor mir ab, wollte nach New York und von da nach Bremen. In der letzteren Stadt war es nun, dass seine große Entdeckung zuerst publik gemacht wurde, oder vielmehr dort war es, dass man ihn zuerst verdächtigte, sie gemacht zu haben. Das ist so ungefähr alles, was ich persönlich über den jetzt Unsterblichen von Campbellen weiß. Doch habe ich mir gedacht, dass selbst diese wenigen Einzelheiten für die Öffentlichkeit von Interesse sein möchten. Während seines Aufenthaltes in Bremen erfreute sich von Campbellen niemals auch nur leidlich guter Verhältnisse und oft, so weiß man wohl, befand er sich in größter Verlegenheit, um auch nur geringfügige Summen aufzutreiben. Als nun alles in helle Aufregung geriet, ob der Fälschungsaffäre bei der Firma Gutsmus und Co., fiel der Verdacht auf von Campbellen. Hatte er doch ein ansehnliches Grundstück in der Gasperitschgasse erworben und weigerte sich danach befragt zu erklären, wie er in den Besitz der Kaufsumme gekommen sei. Schließlich wurde er festgenommen, am Ende aber, da ihm nichts Entscheidendes zur Last gelegt werden konnte, wieder freigelassen. Die Polizei hielt aber ein wachsames Auge auf ihn und alle seine Bewegungen und stellte mithin fest, dass er häufig sein Haus verließ, immer denselben Weg einschlug und stets seinen Bewachern in der Nähe jenes Labyrinths enger, krummer Gassen entkam, die im Gaunerjargon Dondergat heißen. Vermöge großer Beharrlichkeit gelang es ihnen schließlich, ihn bis auf den Dachboden eines alten siebenstöckigen Hauses in einem Hintergässchen namens Flatplatz zu verfolgen. Und da sie ihn völlig überrumpelten, glaubten sie ihn auf frischer Fälschertat zu ertappen. Seine Erregung soll so über die Maßen groß gewesen sein, dass die Beamten an seiner Schuld nicht den geringsten Zweifel legten. Nachdem sie ihm Handschellen angelegt, durchsuchten sie den Raum oder vielmehr die Räumlichkeiten, denn offenbar hatte er die ganze Mansarde inne. Von der Dachstube, wo sie ihn fassten, ging es in ein Kabinett von 10x8 Fuß, darin sich eine chemische Apparatur befand, deren Zweck bislang noch nicht ermittelt ist. In einer Ecke des Kabinetts stand ein winziger Schmelzofen, darin ein Feuer brannte. Und auf dem Feuer eine Art Doppeltiegel. Zwei Tiegel also, welche durch eine Röhre verbunden waren. Einer dieser Tiegel war fast ganz mit schmelzendem Blei gefüllt, das aber nicht bis an die Öffnung der Röhre reichte, welche sich nahe dem Rande befand. In dem anderen Tiegel war eine Flüssigkeit, welche sich beim Eintritt der Beamten gerade ungestüm in Dampf aufzulösen schien. Es wird nun vermeldet, dass von Campbellen, als er sich ertappt sah, die Tiegel mit beiden Händen ergriff, welche in Handschuhen, und zwar aus Asbest, wie sich später herausstellte, steckten, und ihren Inhalt auf den gekachelten Boden kippte. Da legten sie ihm nun die Handschellen an, und bevor sie daran gingen, die Räumlichkeiten zu durchsuchen, unterzogen sie ihn einer Leibesvisitation, fanden aber nichts Bemerkenswertes außer einer Papiertüte in seiner Rocktasche, welche, wie später festgestellt wurde, eine Mischung aus Antimon und einer unbekannten Substanz zu fast doch nicht genau gleichen Teilen enthielt. Bislang sind zwar alle Versuche, diese unbekannte Substanz zu analysieren, fehlgeschlagen, doch steht außer Zweifel, dass die Analyse letzten Endes gelingen wird. Als die Beamten mit ihrem Gefangenen aus dem Kämmerchen traten, kamen sie durch eine Art Vorzimmer, in welchem sich nichts Wesentliches fand, in das Schlafzimmer des Chemikers. Hier durchstöberten sie Schubläden und Kästen, entdeckten aber nur einige wenige belanglose Papiere und ein paar gültige Gold- und Silbermünzen. Als sie schließlich unter dem Bett nachsahen, erblickten sie einen großen, gewöhnlichen Fellkoffer ohne Scharniere, Haken oder Schloss, dessen Deckel achtlos über dem Unterteil lag. Bei dem Versuch, diesen Koffer unter dem Bette hervorzuziehen, mussten sie feststellen, dass ihre vereinte Kraft, es waren ihre drei, alles kräftige Männer, ihn nicht einen Zoll zu bewegen vermochte. Darob verwundert, kroch einer von ihnen unter das Bett und sagte nach einem Blick in den Koffer: »Kein Wunder, dass wir ihn nicht von der Stelle rücken konnten. Der ist randvoll mit alten Kupferstücken.« Darauf stemmte er die Füße gegen die Wand, um sich gut abstützen zu können, und schob mit aller Kraft, indessen seine Kollegen mit all der ihren zogen, und so ward der Koffer unter großer Anstrengung unter dem Bett hervorgeholt und darauf sein Inhalt geprüft. Das vermeintliche Kupfer, womit er gefüllt war, bestand sämtlich in kleinen glatten Stücken von Erbsen bis zu Dollargröße. Doch waren die Stücke, wiewohl sämtlich mehr oder minder flach, unregelmäßig in der Form, Alles in allem sahen sie aus ganz so wie Blei, wenn man es in geschmolzenem Zustand zu Boden wirft und dort erkalten lässt. Nun denn, nicht einer der Beamten hielt dieses Metall auch nur einen Augenblick lang für etwas anderes, denn Kupfer. Der Gedanke, es könne Gold sein, war ihnen selbstverständlich nie in den Sinn gekommen. Wie hätte auch ein solch fantastischer Einfall dahin gelangen sollen? Und so kann man sich sehr wohl ihr Erstaunen denken, als am nächsten Tag ganz Bremen wusste, dass das Kupferzeug, das sie so verächtlich aufs Revier gekarrt hatten, ohne es der Mühe wert zu finden, auch nur das kleinste Stückchen einzustecken, nicht nur Gold war, echtes Gold, sondern dazu noch viel feineres Gold, als man zum Prägen von Münzen verwandte. Ja, absolut reines, jungfräuliches Gold, ohne auch nur die geringste nennenswerte Beimengung. Von Kempelens Geständnis, soweit es reichte, und Freilassung brauche ich wohl nicht im Einzelnen zu schildern. Sind diese Umstände doch der Öffentlichkeit bekannt. Dass es ihm gelungen war, im Geist und in der Tat, wenn nicht gar buchstäblich, die alte Chimäre vom Steine der Weisen Wirklichkeit werden zu lassen, daran darf wohl kein vernünftiger Mensch zweifeln. Selbstverständlich verdienen die Ansichten Aragos allerhöchste Beachtung. Doch ist er mitnichten unfehlbar. Und was er in seinem Bericht an die Akademie von Wismut redet, ist cum grano salis zu nehmen. Ist doch die schlichte Wahrheit die, dass bis auf den heutigen Tag jegliche Analyse misslungen ist. Und solange es von Kempelen nicht beliebt, uns den Schlüssel zu seinem publik gewordenen Geheimnis zu liefern, wird die Sache höchstwahrscheinlich jahrelang in status quo verharren. Alles, was zu wissen man bis jetzt füglich sagen kann, ist dies: Reines Gold lässt sich ganz nach Wunsch und ohne weiteres herstellen. Und zwar aus Blei in Verbindung mit gewissen anderen, nach Art und Menge unbekannten Substanzen. Natürlich spekuliert man nun allerorten mit Eifer über die unmittelbaren und letztendlichen Auswirkungen dieser Entdeckung. Eine Entdeckung, welche mit dem von den jüngsten Schürfungen in Kalifornien noch verstärkten generellen Interesse an dem Stoffe Gold im Allgemeinen in Beziehung zu setzen, wohl kaum ein normaler Mensch zögern wird. Und diese Überlegung führt uns unweigerlich zu einer anderen. Nämlich, wie so ausgesprochen inopportun doch von Kempelens Analyse kommt. Wenn sich bisher schon viele vom kalifornischen Abenteuer durch die bloße Befürchtung abhalten ließen, es würde das Gold aufgrund der Ergiebigkeit der dortigen Minen so wesentlich im Werte fallen, dass das Unterfangen, sich in so weite Ferne auf die Suche danach zu begeben, ein gar zweifelhaftes würde, welchen Eindruck wird dann erst die Kunde von dieser erstaunlichen Entdeckung von Kempelens bei denen hervorrufen, die gerade aufzubrechen im Begriffe stehen, ganz besonders aber bei jenen, die nun gar tatsächlich schon im Schürfgebiete sich befinden. Einer Entdeckung, welche ausdrücklich erklärt, dass Gold, abgesehen von seiner spezifischen Bedeutung für industrielle Zwecke, worin immer diese bestehen mag, jetzt oder zumindest bald, denn lange, so ist anzunehmen, wird von Kempelen sein Geheimnis nicht wahren können, keinen größeren Wert hat oder haben wird als Blei und weit geringeren denn Silber. Ja, in der Tat. Es ist überaus schwierig, zukunftsschürfend über die Folgen dieser Entdeckung zu spekulieren. Doch eines darf mit Sicherheit behauptet werden. Vor 6 Monaten hätte die Nachricht von dieser Entdeckung einen erheblichen Einfluss auf die Besiedelung Kaliforniens gehabt. In Europa waren die auffälligsten Resultate bis jetzt ein Ansteigen der Preise für Blei um 200 und nahezu 25% für Silber.